Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ohne das WDR-Fernsehen heute Nacht hier ausschließlich zu hören im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht, eine offene Talk-Radio-Show. Und das heißt ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Daniel, 20 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Hallo Domian. Ich bin total nervös, aber ich glaube, ich muss mit dir darüber sprechen. Ja, um was geht's denn? Ja, ich habe eine Freundin jetzt seit 6 Monaten und die hat eine seltene Stoffwechselkrankheit, die heißt Klinkose und ich habe wirklich große Probleme damit. Ich glaube, ich komme damit gar nicht klar. Erstmal die Frage, wie alt ist die Freundin? Die Freundin ist so alt wie ich. Die ist 28 Jahre. Ja, genau. Wie macht sich denn diese Krankheit bemerkbar? Welche Symptome hat sie? Ja, das Problem ist in erster Linie, dass sie nichts machen kann, dass sie also sehr passiv ist und so und dass sie sehr schlapp und schwach ist und so und halt nichts machen kann so richtig. Ja, das heißt, sie ist viel zu Hause, sie kann nicht rausgehen und nicht Dinge tun, die man eigentlich als 20-Jähriger macht. Ja, genau. Bis vor einem halben Jahr habe ich halt sehr viel noch so gemacht, also was man halt so macht. Ich bin jede Woche irgendwie in die Disco gegangen oder wir haben sonst was gemacht. Wo hast du sie kennengelernt? Ich kenne sie über die Schule, über Freunde dann. Ich habe sie auf einer Party kennengelernt und so. Und dann. Aber langsam. Eins am anderen. Du hast sie auf einer Party kennengelernt. Das heißt, das kann sie dann doch machen, oder wie? Ja, es war, also, ja, Party ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es war mehr so ein Sit-in oder sowas. Es ist halt so, dass sie nicht tanzen kann oder so, oder dass man wirklich nicht richtig was mit ihr machen kann oder so. Also, man sieht ihr das auf den ersten Blick nicht an, aber man merkt es dann halt nach einer Weile schon und dann ist es halt sehr schwierig. Und das Hauptproblem ist jetzt einfach, dass meine Freunde damit nicht klarkommen. Also ich habe eine große Clique. Ich finde, erstmal ist das Problem, was mit dir los ist und ob du damit klarkommst. Ob deine Freunde damit klarkommen, finde ich erstmal nebensächlich. Ich habe das immer noch nicht ganz richtig verstanden, was mit der Freundin los ist. Sie geht normal zur Schule. Das kann sie. Ja, sie geht ganz normal zur Schule. Sie kann aber nicht so in der Freizeit oft das Haus verlassen. Genau, das ist es, ja. Sie ist also viel zu Hause, sie muss viel sitzen und liegen, oder was? Sie treibt halt keinen Sport oder so, oder was man halt so macht. Ja, oder aber du kannst mit ihr normal spazieren gehen. Ja, sowas kann man machen. Man könnte mit ihr auch verreisen. Ja. Das geht auch. Also es schränkt sich jetzt in dem Fall ein, dass du nicht in die Disco nicht tanzen kannst, dass du nicht mit ihr Sport machen kannst. Genau sowas. Oder Partys oder so, sie darf auch keinen Alkohol trinken oder sowas. Ja. Alles, was mir ja früher halt irgendwie Spaß gemacht hat oder so, sag ich mal. So, 6 Monate seid ihr zusammen. Was hast du denn, was macht ihr denn dann so, wenn ihr beieinander seid? Ja, also wir sind meistens zu Hause eigentlich und wir sind halt nie unter Menschen. Das heißt, wir sind immer nur alleine. Aber ihr könntet doch zum Beispiel ins Kino gehen, Theater, ja, sowas ging doch. Genau, sowas wie das ins Kino haben wir auch schon mal gemacht, aber das ist halt sehr selten alles, weil sie darauf auch eigentlich keine Lust hat. Also sie hat sich relativ so zurückgezogen vom öffentlichen Leben. Gibt es denn sonst noch Symptome, außer dass sie relativ schwach ist und nicht solche Action-Sachen machen kann? Ja, sie leidet unter Haarausfall jetzt seit 2 Monaten und so, was wohl auch mit der Krankheit zusammenhängt, sagen zumindest die Ärzte. Ja. Und das entstellt sie äußerlich vielleicht etwas. Das hat man ihr am Anfang nicht angesehen und so. Und deswegen schämt sie sich auch. Und das fördert das Ganze natürlich noch, dass sie nicht raus möchte und so. Und jetzt hast du ein großes Problem damit. Das ist sehr schwierig, ja, weil ich mich halt irgendwie zwischen ihr und meinen Freunden, die ich zum Teil schon 15 Jahre kenne, halt. Was sagen denn diese Freunde? Machen die dir quasi Vorwürfe, dass du mit der zusammen bist? Machen die sich lustig darüber oder was? Ja, die katzeln sich völlig von mir ab und so. Sonst haben wir jedes Wochenende was gemacht und so. Und ich kenne die wirklich auch schon ewig und so. Und jetzt kann ich halt gar nichts mehr mit denen machen und sowas, weil ich halt auch versuche, für sie da zu sein. Warum sind die denn so drauf? Ich weiß es auch nicht. Was ist denn da schlimm dran, wenn jemand nicht unbedingt tanzen kann oder Sport machen kann? Warum? Ich verstehe das ja auch nicht. Das sind halt unsere gemeinsamen Hobbys, die uns jahrelang verbunden haben. Ja gut, aber deshalb muss man ja nicht gleich sich von jemandem abkapseln, nur weil die Freundin krank ist und so solche Sachen nicht machen kann. Ihr könnt ja auch zusammen stillere Sachen machen, die deine Freundin auch mit unternehmen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sie gehen auch gar nicht auf sie ein. Also von Anfang an war da nur Ablehnung zu spüren. Sie wissen auch von der Krankheit nichts, also sie halten das Ganze für so eine... Du, warum hast du das denn noch nicht erzählt, dass das keinen Hintergrund hat? Das weiß ich auch nicht, vielleicht hätte ich mit denen wirklich mal darüber... Ja. Ich habe mich auch wirklich nie getraut, weil ich mich auch für sie geschämt habe. Was gibt's denn da zu schämen, wenn jemand eine schwere Krankheit hat? Das ist so schwierig für mich, Domian, musst du wissen. Und das ist, also mein ganzes Leben ist immer so, hat immer so reibungslos funktioniert und dann das. Also ich hatte mich dann so verliebt und ich. Ja, pass mal auf, Daniel. Jetzt jammer mir mal nicht die Ohren voll hier. Du hast eine Freundin, mit der du sechs Monate zusammen bist, ne? Und ich gehe mal davon aus, wenn man eine Freundin hat und relativ frisch mit der zusammen ist, dass man da auch verliebt ist und die auch sehr gerne hat und lieb hat. Ja, das ist es ja. So, und jetzt, und die Freundin hat nur eine schwere Krankheit. Dann ist es ja auch das Normalste der Welt, dass man zueinander steht und auch zu der Freundin steht. Und zum Beispiel auch die Freundin verteidigt vor den Freunden. Denn so wie du das Verhalten deiner Freunde beschreibst, finde ich ziemlich beschissen und ziemlich mies, muss ich dir sagen. Kann dich aber auch nicht verstehen, dass du deinen Freunden das nicht richtig erklärst, dass deine Freundin eben krank ist. Vielleicht denken die ganz andere absurde Sachen über die. Vielleicht werden die viel offener deiner Freundin gegenüber, wenn die wissen, dass sie so krank ist. Ich glaube aber, dass sie sowas gar nicht tolerieren und so. Ja, glauben. Erzähl es doch mal. Was gibt's denn da zu tolerieren, frage ich dich mal, wenn jemand schwer krank ist. Jeder von uns kann jeden Tag schwer krank werden. Ja. Also ich finde, dass du erstmal mehr zu deiner Freundin stehen solltest, wenn du sie wirklich lieb hast. Ja. Du hast sie wirklich lieb? Ja, das stimmt. Ja, eindeutig. Also ich würde da eindeutig mich für meine Freundin entscheiden. So, das ist ein gutes Wort. Das wollte ich jetzt nur noch mal gehört haben. So, dann finde ich es blöd, dass du nicht richtig zu ihr stehst. Und wenn du nur eben nicht in die Disco kannst oder solche Sachen machen kannst, dann ist es halt so. Dann macht ihr, es gibt ja noch viele, viele andere Dinge, die nicht so aufregend sind, die ihr dann auch zusammen machen könnt und wo ihr beide Spaß dran habt. Ja, das stimmt. Und klär deine Kumpels auf. Und wenn die sich dann immer noch von dir abwenden, dann schießt die in den Wind, Mensch. Was sind denn das für Freunde? Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Ja, nur dann werde ich wahrscheinlich ganz alleine dastehen. Das ist immer so ein Problem. Das ist sehr schwierig natürlich, sich in so großem Umfang dann zu verändern. Das Ganze dann für eine Person, oder? Also das ist ja nicht ganz einfach. Ja. Das verstehe ich schon. Aber weißt du, wenn die... Ich habe davor, auch wegen meinen Eltern, die sind auch sehr intolerant, was das betrifft. So, sie haben sich immer eine gute Frau für mich gewünscht. Das heißt, den Eltern hast du auch gar nicht erzählt, dass deine Freundin krank ist? Nein, das habe ich bisher nicht gemacht. Nein, ich habe das bisher nur mit ihr geteilt. Aber weil sie mich auch gar nicht dazu ermutigt, ich habe sie ja gefragt... Sie soll dich auch nicht dazu ermutigen, das sollst du, verdammt nochmal, das sollst du machen. Das ist doch dein Bier. Wo lebst du noch bei deinen Eltern? Ich werde im nächsten Monat ausziehen, weil ich studieren werde. Ja. Dann werde ich mein eigenes Leben leben. So, Daniel. Und dazu gehört auch zu diesem eigenen Leben, dass man auch den Eltern erklärt, pass mal auf, liebe Eltern, ich habe eine Freundin und die Freundin ist ziemlich krank. Damit müsst ihr euch nur mal abfinden. Aber ich habe das Mädel sehr lieb und das Leben ist nicht so normal, was man normal nennt. Aber das ist nun mal meine Entscheidung. So. Und da musst du auch zustehen. Und wenn deine Eltern dir da dumm kommen, das spricht dann auch nicht sehr für deine Eltern. Dann würde ich auch etwas auf Distanz zu den Eltern gehen. Aber sollte man sein ganzes Leben denn für eine Person dann, auch wenn man sie liebt, sollte man das riskieren? Wenn man sie liebt, finde ich eindeutig ja. Aha. Okay. Eindeutig. Wenn man sie wirklich liebt, ja. Ja, dann werde ich das versuchen. Das wird ein sehr schwieriger Weg, denke ich. Ja, aber du musst es auch wirklich wollen und du musst wirklich auch das Gefühl haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst hast du irgendwann Aggressionen aus dir. Du musst sie wirklich, wirklich lieb haben und aus dieser Liebe heraus muss diese Entscheidung kommen. Sonst geht's nicht. Ja, ich verstehe. Du grüßt sie ganz herzlich von mir. Ja, mach ich. Und ich wünsche euch beiden alles Gute. Auch jetzt nochmal, ich denke, dass sie zuhört. Darf ich sie jetzt nochmal grüßen? Persönlich? Ja, ausnahmsweise. Ja, okay, danke. Also Manuela, ich liebe dich wirklich über alles und ich werde immer zu dir stehen, egal was passiert und was uns trennt und wer auch immer zwischen uns steht. Super. Das war ein Wort, Daniel. Alles Gute euch beiden. Ja. Vielen Dank, Tschüss. Domian. Danke. Du hast eine ganz klasse Sendung, Domian. Danke. Es ist gut, dass es dich gibt. Dankeschön. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 5678. Ganz einfach zu merken. 5678. 111. Kostenfreie Nummer. Kein Cent kostet euch das. Susanne, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Susanne, um was geht's? Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mhm. Und ich möchte vorweg sagen, dass ich da nicht gerade stolz drauf bin, auf das, was ich gemacht habe. Mhm. Und dass ich mich da auch nicht mit brüsten möchte, aber dass ich es einfach mal erzählen möchte, eigentlich als Warnung an andere junge Mädchen. Mhm. Ich war Drogenkurierin. Drogenkurierin? Ja. Das heißt, du hast Drogen geschmuggelt? Ja, ich habe Drogen geschmuggelt. Von wo nach wo? Von Südamerika, Mittelamerika, Afrika, in die Niederlande. In die Niederlande. Welche Drogen? Kokain und Heroin. Wie hast du die geschmuggelt? Am Körper. Wie genau am Körper? Das wurde in Miederhosen wurde das eingepackt. Das waren doppelte Miederhosen. Und die wurden halt an der Naht aufgetrennt und dann wurde das in Tüten verpackt, die da genau reinpassten. Mhm. Und dann eine große Latzhose drüber, ja. Dann so ein Bustier an, dass man halt so am Bauch, also die Taille schon sehen kann. Ja. Und dann ein großes Hemd drüber, ja, und dann ab durch den Zoll und... Und da wird man nicht gefilzt nach solchen Sachen, wenn man gerade aus diesen Gegenden kommt? Also ich muss im Nachhinein sagen, ich danke dem lieben Gott dafür, dass ich nie gefilzt wurde. Wie lange hast du es, wie viele Jahre hast du es gemacht? Ein Jahr, anderthalb. Ein Jahr. Wie kommt man denn in so eine Szenerie rein? Wie kommt man nach Südamerika und kriegt die Kontakte und so weiter? Ich habe 1993, ich komme gebürtig aus, ja, in der Nähe von Düsseldorf, ja. Und habe in Düsseldorf, in der Disco, habe ich einen Mann kennengelernt, den ich dann auch geheiratet habe. Das war ein Afrikaner, ein Schwarzafrikaner. Mhm. Und die Ehe ist aber nach 6 Monaten ist die also schon gescheitert. Der hat mich immer wieder verprügelt und ist mir immer wieder fremd gegangen. Und ich habe das dann 3,5 Jahre mitgemacht und habe mich dann getrennt. Ja. Und ich bin gelernte Krankenschwester. Ich habe auch Arbeit gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich mich getrennt habe. Habe mir dann ein eigenes Apartment gesucht. Habe dann nach ein paar Monaten jemanden kennengelernt. Und dann hat mein Mann das erfahren und hat mir dann meine Wohnungstür eingetreten. Hat meinem damaligen Freund ein Messer in den Unterleib gestochen. Ich bin dann wieder zurück ins Frauenhaus, wo ich auch ganz am Anfang, als ich von dem weggegangen bin, war. Mhm. Mein Freund war dann im Krankenhaus. Hat das überlebt? Ja, natürlich, Gott sei Dank. Der hat nicht so tief in den Bauch, sondern er hat mehr unter der Haut hochgestochen. Mhm. Also es war nicht so schlimm. Mhm. Hat aber halt eine sehr, sehr große Narbe am Unterleib deswegen. So, wie kam jetzt der Kontakt zur Drogenszene? Ja, wir sind dann, nachdem mein Freund aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, wollten wir dann in eine neue Wohnung und dann haben wir aber erfahren, dass mein Mann mit einer Pistole hinter uns her ist und uns sucht. Mhm. Und dann haben wir Angst bekommen und dann sind wir in mein Auto gestiegen und sind dann auch nochmal zur Polizei gefahren. Die Polizei hat uns dann gesagt, die können nichts tun, auch wenn da vorher diese Messerschießerei war. Ja, und dann sind wir nach Holland gefahren und haben dann da... Ja, 5 Wochen haben wir im Auto geschlafen und hatten also auch nicht mehr viel Geld, weil ich habe mich nach der Messerstecherei auch nicht mehr zur Arbeit getraut, hatte dann nur noch mein letztes Gehalt, mit dem wir uns dann so über Wasser gehalten haben. Ja, und irgendwann haben wir dann in Holland, in Amsterdam, ja auch andere Schwarzafrikaner kennengelernt, denen wir dann erzählt haben, dass wir nicht wissen, wohin und dass wir nicht wissen, wie wir überleben sollen. Sag mal, dein neuer Freund, mit dem du dann Amsterdam warst, war das auch ein Schwarzafrikaner wieder? Ja. Und der Erste, der die Tat vollzogen hat, auch? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Und dann sind wir dann halt an jemanden geraten, der hat dann gesagt, er könnte uns innerhalb von einer Stunde ein Zimmer besorgen. Das wäre halt nur ein Zimmer in einer anderen Wohnung. Mhm. Aber wir hätten unser eigenes Zimmer. Und dafür sollte ich dann also für ihn arbeiten. Mhm. Und dann habe ich dann natürlich direkt an Prostitution gedacht und habe dann gesagt, ist nicht. Und dann hieß es dann erst, ich sollte Geld transportieren. Er wäre aus Peru vor kurzem weggegangen. Er hätte da ein paar Jahre gelebt und er hätte dann noch Geld bei seinem Bruder. Das sollte ich abholen. Naja, und hinterher hat sich dann aber rausgestellt, als ich dann dort war, dass es halt um Drogen ging. Mhm. Als du das da kapiert hast in Peru, Peru war der erste Auftrag. Aha. Mhm. Kamst du da ins Wanken und hast gedacht, nee, das kann ich nicht machen? Oder hast du dich dann dem Ganzen ergeben? Natürlich, ich habe ja schon schon bei meiner Ankunft am Flughafen, habe ich ja schon Fotos gesehen. Die haben im Flughafen haben die Fotos, wo die zeigen, dass Drogen gefunden worden sind und so. Und die warnen also da auch vor. Warum hast du es dann gemacht, obwohl du Bedenken hattest oder große Angst hattest, verständlicherweise? Ja, dieser Typ, bei dem ich dann damals gewohnt habe, der hat mein Flugticket haben wollen, der hatte meinen Reisepass. Er hat gesagt, er wollte den Rückflug umbuchen, damit ich nicht auf demselben Weg zurückfliege. Ja, und dann habe ich ihm das dann gegeben, doof ich war. Ja. Und habe dann leider hinterher nicht mehr da rankommen können. Und er hat dann also gesagt... Das heißt, er hatte dich quasi in der Hand? Ja. Wo war denn währenddessen dein neuer Freund? Der war in Amsterdam und war sozusagen mehr oder weniger in deren Hand. So auch noch? So nach dem Motto, ich hätte ja auch mit den Drogen dann abhauen können. Ich verstehe. Also doppelte Erpressung quasi, durch die Papiere und so und dann durch deinen Freund. Mhm, genau. Ein Jahr lang gemacht, ein Jahr ganz auf der Kippe gelebt. Ne? Es hätte ja jedes Mal sein können, dass du gefasst wirst und ich weiß nicht, wie drakonisch die Strafen in Südamerika sind. Heftig. Wahnsinn. Hast du denn selbst diese Drogen auch konsumiert? Nein. Nie? Nein, das Einzige, was ich konsumiert habe, war ab und zu mal ein Joint. Ich stelle mir das auch ganz konspirativ vor, den Kontakt dann zu knüpfen, dort irgendwo in der fernen Welt, zu jemandem. Das ist wirklich ein organisiertes Verbrechen, ist das, Domian. Die haben Kontakte in alle Welt. Es gibt überall auf der Welt gibt es Schwarze. Und die haben untereinander solche genialen Kontakte. Die hatten ja auch Freunde hier in Deutschland, die andere Mädchen angesprochen haben, weiß ich nicht, ob es deren Freundinnen waren oder sonst irgendwie. Die haben andere Mädchen, teilweise auch Junkies, haben die dann nach Amsterdam hingeschickt, denen ich dann auch noch geholfen habe. Weil ich hatte halt auch Angst mit dieser Fliegerei immer und habe dann sozusagen mitgeholfen, diese anderen Mädchen dann irgendwo hinzuschicken. Ja. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Ich habe da nicht viel Geld für bekommen. Ich habe das Höchste, was ich einmal bekommen habe, waren 8.000 Gulden. Und du hast es dann gemacht aus Angst quasi und du wurdest so, ja, das Überleben wurde gesichert. Genau, ganz genau. Mhm. Ja. Wie bist du denn rausgekommen nach einem Jahr? Ich bin erwischt worden. Du bist erwischt worden? Ja. Wo? Ich bin erwischt worden und zwar, ich bin schwanger geworden und habe gesagt, ich fliege nicht mehr und wollte dann mein Kind in Holland auf die Welt bringen und habe dann auch mit der Hebamme gesprochen und das war aber sehr teuer. Das kostete fast 2.000 Gulden und dann ist mein Vater gestorben in Deutschland und ich habe dann mit meiner Mutter telefoniert und wollte dann auch zu der Beerdigung. Mein Freund und ich, wir hatten versucht, eine Wohnung uns aufzubauen, dass wir das wirklich nur so lange machen wollten, bis wir irgendwas anderes machen konnten, um da wieder rauszukommen. Wo bist du und wie erwischt worden? Ich bin erwischt worden, ich wollte nach Deutschland fahren, um Drogen in Deutschland abzuliefern, nach Mannheim sollte ich fahren, bin mit dem Zug gefahren und wollte dann auf dem Rückweg zu der Beerdigung meines Vaters und bin dann in Emmerich an der Grenze erwischt worden. Warst du froh, dass du erwischt worden bist? Ja, auf einer Seite ja. Ja, ne? Ja. Zu was bist du verurteilt worden? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Hast du die abgesessen? 3 Jahre davon. 3 Jahre? Hm. 3 Jahre im Knast wegen so einer Scheiße, ne? Ja. Hm. Hat man dich, nachdem du aus dem Knast rauskamst, hat man dich in Ruhe gelassen von Leuten dieser Mafia da? Ja, also ich muss dazu sagen, man konnte mich halt mit einem Mädchen in Verbindung bringen, was in Pakistan erwischt worden ist. Das ist also mir auch noch mehr oder weniger mit angeklagt worden und von meinen internationalen Sachen, da wussten die also nicht so viel. Aha, das heißt, du hast gar nicht so ganz ausgepackt. Nein, ich habe zwar schon den Paragraph 31, also ein Lebensgeständnis gemacht, hat aber doch nicht alles gesagt, weil für mich ging es darum, ich war im 5. Monat schwanger und für mich war es entweder mein Kind zu behalten oder gegen die ganzen Leute auszusagen. Ich war so froh, dass ich halt schwanger war mit meinem ersten Mann. Der hat mir das Kind aus dem Unterleib getreten und ich wollte einfach mein Kind nicht verlieren. Und was ist denn mit dem Freund? Wo ist der jetzt? Was ist aus dem geworden? Der ist jetzt, im Moment sitzt der noch in Duisburg in der JVA. Weswegen hat man ihn gepackt? Was hat er angestellt? Er ist nach Deutschland rübergekommen und wollte, er wollte bei mir sein, bei seinem Kind sein. Ich bin verhaftet worden, war in Untersuchungshaft, habe mein Kind aus dem Knast rausbekommen im Krankenhaus und war dann 4 Wochen in Nordrhein-Westfalen in Frendenberg in dem Justizvollzugskrankenhaus und bin dann entlassen worden. Sag mal nur das Delikt, weswegen er im Knast sitzt. Der sitzt jetzt, weil er auf dem Weg nach Deutschland auch versucht hat, Drogen zu schmuggeln. Mann, das ist aber eine Geschichte. Ja. Das ist aber eine Geschichte. 3 Jahre Knast. Ja. Und aber vorher warst du eine ganz, ganz unbescholtene junge Frau. Ja, ja. Krankenschwester, hast einen guten Job gehabt. Ja. Wie sieht das denn jetzt im Moment aus? Bist du wieder in deinem Beruf? Nein, ich habe, wie gesagt, also meine Tochter, meine Große ist jetzt 4. Ich bin dann während meiner Haftzeit nochmal schwanger geworden. Meine kleine Tochter ist 2,5. Mhm. Und ich hatte das große Glück, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch was, was mir am Herzen liegt, dass ich dich angerufen habe. Es gibt in Fröndenberg, neben dem Justizvollzugskrankenhaus, gibt es eine Mutter-Kind-Einrichtung. Mhm. Das ist für straffällig gewordene Frauen, die Kinder haben. Mhm. Die dürfen allerdings nicht in die Schule gehen, die müssen also unter 6 Jahren sein. Mhm. Und es gibt da, als ich angekommen bin, gab es 11 Plätze, jetzt mittlerweile gibt es Gott sei Dank schon 16 Plätze. Mhm. Aber diese diese Anstalt, das ist einfach, ja, es ist zwar immer noch Knast und ich weiß auch, dass ich diese Strafe verdient habe und ich weiß, dass meine Richter mega gnädig mit mir waren, aber es war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Ich durfte mein zweites Kind dort behalten und alles. Du hast oft darüber nachgedacht, wie viel Leid du mit verursachst, ne, durch diesen Drogenschmuggel. Ja. Ich verstehe den Anruf und du hast es gerade am Anfang ja auch gesagt, als große, fette Warnung, ne? Dass Frauen, Mädels, Jungs, die in solche Lagen kommen. Die lassen sich überreden, die winken mit dem großen Geld. Mhm. Die sagen, boah Mensch, du kannst dir Geld aufbauen, du machst das 2-3 Mal, du hast dicke Kohle. Und weißt du, wenn du nach Holland zurückkommst und den Stoff ablieferst, dann speisen die dich mit ein paar Gulden ab. Mhm. Und dann mittlerweile haben sie ja auch wahrscheinlich Euro. Also ich glaube... Aber du kannst ja dann auch nicht zur Polizei gehen und sagen, hey, der hat mir mein Geld nicht gegeben. Ich glaube, dass die Warnung, nachdem wir diese Geschichte gehört haben, die du gerade erzählt hast, ich glaube, dass das eine ganz, ganz fundierte Warnung ist. Ja. Ich wünsche dir, deinen Kindern, deiner Familie alles Gute von Herzen, Susanne. Ja, danke schön, Domian. Und dass du auch irgendwann in deinen Job wieder reinkommst zum Beispiel. Ja, ich hoffe, wenn meine Kleine nächstes Jahr in den Kindergarten geht. Ich bin jetzt ganz weggezogen aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich bin nach ins Oberallgäu gezogen. Wie schön. Und versuche mich hier total komplett umzuorientieren und einfach für meine Kinder was aufzubauen. Wünsche alles Gute und schöne Grüße nach Süddeutschland. Super, vielen Dank, Domian. Tschüss. Bianca, grüß dich herzlich, 15 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Bianca. Ja. Na, wie ist es? Also ich habe da ein Problem mit meiner Freundin. Bitte, erzähl mal. Mit meiner Partnerin. Mit deiner Partnerin? Ja. Also du bist lesbisch? Ja, und sie auch. Und sie auch. Ja, und sie hat ein kleines Problem mit ihren Eltern, oder besser gesagt ein sehr großes. Mhm. Ich ahne schon, weil es sich um ein Mädel handelt. Ja. Oder? Ja, auch. Erzähl. Aber es ist auch so, also ihre Mutter weiß jetzt, dass sie lesbisch ist. Mhm. Und ich denke, also sie kommt damit gar nicht klar, ihre Mutter. Mhm. Und ihr Vater, würde ich sagen, erst recht nicht, aber er weiß es noch nicht, glaube ich. Ja. Ist deine Freundin genauso alt wie du? Sie ist 14. Sie 14? 15, ja. Ja. Ja. Also sie hat viel Ärger mit den Eltern. Ja. Und sie ist irgendwie schon voll am Ende. Weil sie so psychisch. Mhm. Sie schneidet sich die Arme auf, zum Beispiel. Und hat auch Selbstmordgedanken. Mhm. Und das macht mich auch irgendwie voll fertig. Ja. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Jetzt 8 Monate. Ja. Und wir haben uns auch erst 2-mal gesehen. Wie, habt ihr euch 2-mal erst gesehen? Ja, sie wohnt so circa mit dem Auto 6 Stunden von mir entfernt. Wow, so weit weg. Ja, und ihre Eltern erlauben das auch nicht so. Also ihre Mutter jedenfalls. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Übers Internet? Ja, übers Internet. Mhm. Ja. Und die 2-mal, die da ihr euch gesehen habt, als ihr euch gesehen habt, wie war das? Wo war das? Ja, also ich bin, das erste Mal bin ich zu ihr gefahren und das zweite Mal sollte sie zu mir fahren, also zu mir kommen. Mhm. Und da wollten wir uns halt ein paar schöne Tage machen und dann kam ich auch noch ins Krankenhaus, da kam dann das dazwischen, dann kam sie mich aber noch besuchen. Dann haben wir das trotzdem gemacht. Also ihr geht es richtig schlecht, ne? So hört sich das an. Sie hat Probleme zu Hause, wegen unter anderem auch wegen ihrer sexuellen Identität. Genau. Ja, und weil sie spürt von ihren Eltern halt keine Liebe. Mhm. Also sie sagt, ihre Eltern hassen sie, ihre Freunde, weil sie machen ihr alle Freunde kaputt. Ja. Und sie hat schon Angst vor ihren Eltern, weil Schläge bekommt sie dann auch mal zwischendurch. Auch noch? Ja. Mhm. Also letztens, gestern glaube ich, war das, da hat sie einmal ihre Meinung gesagt, weil sie sonst immer still war. Mhm. Und gesagt, was sie denkt und was sie fühlt, da hat sie dann gleich Schläge bekommen. Ja. Also, und dann habe ich noch später eine SMS von ihr bekommen, da stand nur, ich will sterben und das war ziemlich hart. Ja, das ist natürlich ganz schlimm für dich, weil du ja ganz hilflos bist und gar nicht weißt, was du machen kannst. Und man kann ja, du kannst ja im Prinzip auch gar nicht viel machen. Das ist auch das Schlimme an der Situation. Deswegen rufe ich ja an. Ja, aber ich kann das gut nachempfinden, dass dir da Angst und Bange ist und dir sind die Hände so gebunden. Was kann man machen? Da kann man gar nicht viel machen. Sie ist 14 Jahre alt, sie ist ja noch quasi ein Kind. Ne? Sie ist in der Obhut der Eltern. Ich könnte jetzt nur so, was könnte man da machen? Sie könnte, beispielsweise gibt es ein Notruftelefon für Kinder und Jugendliche. Ja. Da werden wir dich gleich versorgen mit den entsprechenden Telefonnummern. Mhm. Da könnte sie zum Beispiel anrufen. Ja, das habe ich ihr auch schon vorgeschlagen, nur sie sagt, sie kann am Telefon nicht über ihre Probleme reden. Deswegen habe ich ja jetzt auch angerufen. Warum kann sie das nicht? Keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwie Angst. Eigentlich kann man doch noch am Telefon noch besser reden, weil man eher so anonym ist, als wenn man jemandem gegenüber sitzt. Habe ich ihr auch gesagt, aber sie mag das irgendwie nicht. So, pass auf, da können wir anfassen an dem Punkt. Du könntest sie ja, sie hat ja Vertrauen zu dir. Ja. Hm? So, da könntest du sie doch versuchen hinzubewegen, dass sie das auf jeden Fall macht, dass du ihr die Angst nimmst, bei diesem Nottelefon anzurufen. Ja. Da kann ihr ja gar nichts passieren. Sie kann da ja nur gewinnen. Da sind nette Leute und sie kann erstmal so ihre ganzen Probleme, alles sich von der Seele reden, was sie bedrückt. Ja. Und die Leute, die sind so erfahren, die können ihr dann auch ein paar sehr gute Ratschläge geben, wie sie sich verhalten soll, zum Beispiel im Elternhaus, den Eltern gegenüber. Mhm. Das alles musst du ihr so ein bisschen schmackhaft machen, finde ich. Ja, das versuche ich. Das kannst du machen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht geht es sogar so weit, wenn die Situation so erdrückend ist, dass durch diesen Anruf sie vielleicht sogar aus der Familie raus kann und irgendwo in eine WG ziehen kann. Gibt es ja alles so Modelle. Ja, sie hat auch gesagt, sie würde lieber ins Heim oder irgendwo anders hin, nur nicht da. So, aber da musst du ihr klar machen, das passiert nicht von alleine. Da muss sie jetzt auch ein bisschen was unternehmen. Ja. Und das Unternehmen heißt, der erste Schritt, so ein Telefonat zu führen zum Beispiel. Ja, sie hat gesagt, sie will mal einen Brief ans Jugendamt schreiben oder so. Ich finde das Telefonieren besser. Ja. Weil sie damit mit Leuten gleich es zu tun hat, die hundertprozentig auf ihrer Seite sind und sie auch ernst nehmen. Und die wissen, was zu tun ist. Einfach das ist so ein auch Brief. Ein Problem. Ihre Eltern nehmen sie nicht ernst. Ja, das ist schlimm, wenn man einen 14-jährigen Menschen nicht ernst nimmt. Ja, finde ich auch. Ja. Meine Eltern tun das Gott sei Dank. Also ich habe gute Eltern. Ja. Also, wie gesagt, das kannst du machen. Du kannst sie versuchen, dahin zu bewegen, dass sie selbst zum Telefonhörer greift und quasi da anruft und um Hilfe bittet. Erstmal redet, ne? So, jetzt legst du euch auf. Mein Psychologe, der Peter, ruft dich zurück. Okay. Und der sagt dir ein paar gute Telefonnummern, wo deine Freundin anrufen kann. Ja, das ist nett. Gut, Bianca. Dankeschön. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir machen weiter mit Kam. Wir machen weiter. Carmen, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ich kam gerade etwas ins Stammeln, weil meine Uhr kaputt ist, auf die ich immer gucke. Und daher konnte ich gerade nicht richtig was sagen. Aber du bist jetzt dran und das ist wichtig. Ich freue mich, dass du da bist, Carmen. Um was geht's denn? Und zwar habe ich folgendes Problem. Und zwar immer, wenn ich irgendwie zu viel Stress habe, gehe ich am Spiegel und knibbel mir mein Gesicht kaputt. Wie bitte, das Gesicht? Ja, nicht nur das Gesicht. Also das fing vor circa 3 Jahren an. Ich hatte einen Freund. Ja. Der war auf Heroin und hat mich auch geschlagen und so. Ich war 3 Jahre mit ihm zusammen. Hast du das 3 Jahre mit dem Typ? 2,5 war ich mit ihm zusammen, ja. Hast du dich 2,5 Jahre schlagen lassen? Nee, es fing nicht sofort an, erst nach einem halben Jahr. Mhm. Ja, und ich habe halt immer gedacht, das ist wegen die Drogen, wollte ihm halt immer wieder da raushelfen und so. Ich habe ihn geliebt halt. Und also er hat Drogen genommen? Ja. Mhm. Ja, ich meine, ich kiffe auch und... Mhm. Gut, aber halt, die Beziehung ist jetzt zu Ende. Ja, er ist jetzt im Knast, also die ist zu Ende gegangen, weil er verhaftet worden ist. Mhm. Jetzt sag mir erzähl mal von dir jetzt, ganz aktuell. Du sagst, wenn du im Stress bist und wenn es dir schlecht geht, gehst du vor den Spiegel und knibbelst im Gesicht. Was kann ich mir darunter vorstellen? Genau. Ja, ich habe ganz kleine Mitesser, die sieht man kaum und ich knibbel daran rum, echt bis das blutig ist und Krusten draufkommen, bis sich das richtig entzündet. Das heißt, dein Gesicht ist manchmal wie ein Streuselkuchen? Ja, das heißt wie ein Streuselkuchen. Ich habe mehr so großflächigen Macken. Ich knibbel großflächige Macken. Das sieht mehr so aus, als ob ich, ja, keine Ahnung, als ob ich mir eine Zigarette ausgedrückt habe. Ach so. Und das machst du aber nicht nur am Gesicht? Nee, also vor zwei Jahren ungefähr, habe ich halt mir die ganzen Beine kaputt geknibbelt gehabt. Da konnte ich jetzt auch, also ich war bis jetzt nicht schwimmen. Mhm. Aber das ist jetzt gut wieder abgeheilt, sieht man kaum noch. Also das waren ja rote Flecken nachher nur noch so und die sind, verblassen ja die Narben so. Ja, und jetzt habe ich halt gestern wieder ein Gesicht gedrückt und Also ich habe es halt eine Zeit lang echt gut weggehabt, so. Sag mal, Carmen, wie lange ist denn dieser Ex-Freund im Knast jetzt? Seit wann? Ja, anderthalb Jahre. Ach, der ist schon anderthalb Jahre jetzt im Knast? Ja, er ist jetzt mittlerweile auch in Therapie. Er war jetzt im Gefängnis und jetzt ist er in Therapie. Aber du hast keinen, ihr habt keinen Kontakt mehr jetzt? Wir telefonieren wohl ab und zu noch. Aber der will nichts mehr von dir? Ich will nichts mehr von ihm. Also das ist... Warum telefoniert er noch? Weil mir trotzdem noch was an ihm liegt. Will er denn noch mit dir zusammen sein? Ja, eigentlich schon. Aber das bedeutet ja auch permanent Druck für dich, ne? Ja, also mit ihm den Kontakt, also das ist echt selten, so wir telefonieren. Er sagt mir jetzt auch nicht irgendwie, ich will mit dir wieder zusammen sein oder so. Er sagt, wie geht's dir und so. Und das hat damit gar nichts zu tun eigentlich. Du hast auch keinen neuen Freund? Nee, auch nicht. Auch also nicht. Ich bin alleine, daran liegt das auch viel. Ich bin alleine, sitze bei mir im Zimmer. Was machst du? Bist du Schülerin noch? Ich mach gar nichts im Moment. Gar nichts? Nichts. Das Einzige, was ich mache, ich stehe auf, dusche mich, fahre nach Holland, hol mir was zu rauchen und gehe nach Hause, rauche mir das. Mensch, du bist 18 Jahre alt. Warum lernst du nichts? Warum machst du keine Lehre? Ja, ich bin früh zu Hause rausgeflogen und dann habe ich auch keinen Bock auf Schule gehabt und habe Schule geschmissen. Also hast du auch keinen Schulabschluss? Nein, habe ich auch nicht. Und wo lebst du? Bei meiner Oma. Bei der Oma. Und die finanziert dich auch mehr oder weniger? Ja, die weiß auch, dass ich kiffe, sie gibt mir das Geld für Kiffe und so, obwohl sie das auch nicht mehr kann. Ja. Also das ist der Druck für mich eigentlich. Also ich bin bei meiner Oma, liegt hier voll auf Tasche und... Und die Oma ist eigentlich eine nette Frau? Ja, klar. Eine gute Frau? Auf jeden Fall. So kam. Da musst du dich jetzt aber ein bisschen in den Arsch treten. Ich weiß. Ne? Dass du musst jetzt mal allmählich anfangen, was aus deinem Leben zu machen. Das heißt, was könnte man machen? Du könntest arbeiten gehen, du könntest jobben gehen. Du könntest, was ich noch viel klüger fände, versuchen, du hast ja nicht mal einen Hauptschulabschluss, ne? Nein, habe ich nicht. Dass du den schon mal nachmachst, weil ohne Hauptschulabschluss brauche ich dir gar nicht zu sagen, aber ich sag's dir trotzdem nochmal, kannst ja nur alles vergessen. Und da gibt's... Meine Mutter hat auch zu mir gesagt, geh zur Schule, ich bezahle dir dann sogar einen Führerschein und so, nur es ist bei mir, ja, ich knibbel mir echt das Gesicht so kaputt, dass so, ich nicht jetzt will ich dir was sagen. Du landest in der Gosse, Carmen. Du landest A in der Gosse oder du landest in der Psychiatrie, wenn du so weitermachst. Auf Dauer wird dich deine Oma oder kann dich deine Oma oder Fremdleute nicht finanzieren. Ja, das geht die Gefahr auch. Ist ganz groß, dass du irgendwie auf Abwege gerätst und wirklich richtig runtersackst. Ja, mir geht's ja auch nicht gut. So, und das Zweite, genau. Und das Zweite ist, dass du seelisch auch vor die Hunde gehst. Und das ist ja schon ein großes Anzeichen mit dem Knibbeln, dass da was nicht in Ordnung ist in dir. Das ist irgendwie ein Hilferuf deines Körpers. Ja, es war ja schon mal so weit, dass ich in Münster im Krankenhaus war, deswegen ich wurde eingeliefert, weil ich psychisch halt so weit war. Auch mit meinen Knibbeln und so. Ich fände Folgendes gut, wenn so zweigleisig gefahren werden könnte. Wenn du dir, und wir werden dir gerne da gleich noch ein bisschen behilflich sein, wenn du dir einerseits eine psychologische Hilfe suchst, einen Betreuer, wie man das macht, erklären wir dir gleich. Weil ich glaube, dass du das alleine vielleicht gar nicht alles auf die Reihe kriegst. Und daneben gleichzeitig du anfängst, dich zu erkundigen, wie kann ich einen Schulabschluss nachmachen? Wo wende ich mich hin? Wie organisiert man das? Und so weiter. Ja, aber das habe ich mit meiner Mutter auch alle schon versucht. Ich war schon in Betreuung beim Therapeuten hier, bei uns in der Stadt. Und ja, ich gehe da zwei, dreimal hin und das war's dann wieder. Dann lebe ich meinen ganz normalen Alltag wieder hinein. Komm. Oftmals muss man, wenn man in so richtig dick drin hängt, muss man mehrere Anläufe machen, um rauszukommen. Dann klappt das nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch nicht, manchmal nicht mal beim dritten Mal. Aber beim vierten Mal klappt es. Denn du hast ja gar keine andere Chance, als es immer und immer wieder zu versuchen, da rauszukommen. Und dir steht das Wasser bis hier, sonst hättest du ja auch gar nicht angerufen. Ich höre es doch auch. Klar. Ich wollte ja auch eigentlich, ich habe ja auch angerufen, weil ich eigentlich irgendwie eine Therapiestelle oder so haben wollte. Weil ich halt ja auch am Kiffen bin und wenn ich auf Party fahre, nehme ich auch andere Drogen. So. Aha, also das Drogenproblem ist auch ernst zu nehmen. Das ist eine richtige Problematik. Das machst du nicht mal nur so nebenher ein bisschen. Ja, weil es alltäglich halt auch ist. Wie viel kiffst du denn so? Also für 12 Euro pro Tag. Für 12 Euro pro Tag? Ja. Ich wohne ja auch direkt an der Grenze, da ist das alles nicht so teuer. Ja, das ist krass, Carmen. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Davon musst du auch weg. Wenn das ist alle jetzt so, seit mein Freund halt auch verhaftet. Ich meine, vorher war auch scheiße, aber Ja, was heißt verhaftet? Der ist ja nun ganz, der ist verhaftet, der war im Knast, der ist schon wieder draußen. Ja, der ist jetzt in Therapie in so einer Stelle in Hagen. Mhm. Also, es muss ganz viel angegangen werden. Es muss auch diese, ich bin sicher, dass du ein regelrechtes Drogenproblem hast. Ja, klar. Und wenn du weiter so kiffst, kannst du auch dein normales Leben nicht führen. Da kannst du keinen Schulabschluss nachmachen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, weil ich ja dann, ja klar. Ne? So, wir machen das auch, wie wir das gerade gemacht haben mit der Bianca. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay. Dann kriegst du von uns nochmal die eine oder andere Adresse. Du wirst auch schon selbst Adressen haben, habe ich ja gerade gehört. Und da musst du dich selbst entscheiden und auch nochmal wirklich selbst wirklich im Riemen reißen. Und da hingehen und es nochmal neu anzufangen. Und den Leuten auch klaren Wein einschenken. Das geht nur, wenn du das willst, Carmen. Was hast du denn eigentlich für einen Lebenstraum? Ja, sag mal, ich möchte ganz ehrlich aus meiner Stadt, wo ich jetzt bin, raus und in einer anderen Stadt ganz neu anfangen halt. Was würde denn für dich bedeuten, neu anfangen? Was, wenn du so zaubern könntest? Ich zauber dir jetzt deinen Traum. Wie würdest du leben wollen? Ja, welchen Beruf? Wie würdest du wohnen wollen? Visagistin, Kosmetikerin, so Maskenbildnerin. Mhm. Was würde ich gerne machen? Mhm. Ich würde gerne ja ein bisschen weiter weg, so Dortmund, die Ecke vielleicht. Ja. Aber auch nicht direkt in eine Großstadt. Mhm. Also einen klaren Berufswunsch. Wahrscheinlich hättest du auch gerne eine kleine Wohnung für dich. Ja, klar. Mhm. So. Das sind ja alles schon mal Ansätze, wofür es sich lohnt, etwas zu unternehmen. Ne? Mhm. Und irgendwann hast du vielleicht auch mal Lust, und natürlich hast du Lust auf einen Freund oder auf eine Beziehung. Klar. Und das geht natürlich auch immer am besten, wenn alles andere im Lot so ist, ne? Wenn alles andere funktioniert. Also, man muss sich immer so Ziele, glaube ich, das habe ich so aus meinem Leben auch gelernt, man muss sich immer so ganz große Ziele irgendwie setzen, wenn die auch erstmal ganz weit weg sind. Aber man muss sagen, wenn ich je dahin kommen will, dann muss ich jetzt was an meinem Leben verändern, sonst funktioniert das nie. Der Beruf, der fällt mir nicht in den Schoß und all die schönen Annehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Ja, ich kann ja auch auf keinen Fall so weitermachen, das geht ja nicht, das ist schon 4 Jahre so fast. Außerdem hast du noch vieles gut zu machen an deiner Oma. Klar. Ne, da musst du aber selbst auch was schaffen erst. Das ist so eine liebe Frau und ich tue dir manchmal so weh. Ja. Du legst auf. Wir rufen zurück und ich wünsche dir alles Gute und drück die Daumen. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Petra und Petra ist 46 Jahre. Ich bitte um Entschuldigung. 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Dein Thema. Ich habe Kummer mit meiner Mutter. Was ist los, genau? Stehe ich vor einer Entscheidungssituation, wo ich am Abwägen bin, altes Versprechen, das ich ihr gegeben habe, versus eine neue Situation, die ich kaum aushalte. Mhm. Meine Mutter ist seit langem sehr krank mit sehr vielen unterschiedlichen Erkrankungen, die ihr ziemlich zusetzen, mit Schmerzen, immer wieder Krankenhausaufenthalten. Mhm. Und sie hatte mich vor vielen Jahren letztendlich um sowas wie ein Einverständnis gebeten gehabt, wenn es ihr zu schlimm wird, dass sie ihrem Leben selber ein Ende setzen darf. Mhm. Und das heißt, sie bevorratet für sich auch genügend Schlafmittel, um das jederzeit umsetzen zu können. Mhm. Das ist ein Versprechen, das ich ihr auf der einen Seite gerne gegeben habe, weil ich daran glaube, dass der Mensch das Recht hat, wenn es ihm unerträglich wird, würdig zu gehen und nicht unter Umständen monatelang auf der Intensivstation vor sich hin zu vegetieren. Ja. Auf der anderen Seite ist das ein Versprechen, was mir heute böse zusetzt, wo sich der Zustand meiner Mutter auf der einen Seite verschlechtert hat, anderen Seite sie immer stärker mit dem ins Spiel bringen dieser Option etwas macht, was bei mir immer stärker als Erpressung ankommt. Inwiefern? Sie fordert mehr und mehr Aufmerksamkeit. Ja. Die mir schwerfällt, ihr zu geben, auf der einen Seite. Also nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht so für mich tust, dann bin ich noch näher dran, die Tabletten zu nehmen. Genau, du weißt, dass ich das jederzeit kann. Mhm. Und das macht es mir zunehmend schwerer, zu dem alten Versprechen zu stehen. Und ich bin inzwischen am Überlegen, sie ist zurzeit wieder im Krankenhaus, ob ich nicht, um für mich selber zur Ruhe zu kommen, die Option unterbinden muss. Indem du die Tabletten wegschmeißt oder ihr wegnimmst? Ja, genau. Mhm. Du bist sicher, sie hätte sonst keine Möglichkeit, sich neu zu besorgen? In dem Fall bin ich mir sehr sicher, weil meine Mutter umgestellt werden wird auf nicht einmal am Tag Pflegebetreuung, sondern sie kriegt das selber mit ihrer Medikamentengabe nicht mehr geregelt und kommt gelegentlich mit dem vielen Zeug durcheinander. Mhm. Und das heißt, künftig wird sie alles zugeteilt bekommen. Das heißt, sie würde nie wieder rankommen, aber ich würde ihr die Option, die ich ihr damals versprochen habe, auf Dauer wegnehmen. Das ist aber ein schwieriges Problem. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich frage zurzeit letztendlich jeden, um ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen. Mhm. Ich fühle mich an das Versprechen gebunden. Ich glaube immer noch daran, dass sie das Recht hat. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie das Recht hat, mich damit zu quälen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie schwer der Krankheitszustand ist, ob man überhaupt noch so sachlich diskutieren kann. Hast du ihr das mal gesagt, dass sie dich damit sehr unter Druck setzt, oder geht das gar nicht mehr? Ich glaube, es geht ihr so langsam die Einsicht davon, aber ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Also ich kann es selber nicht unterscheiden, ob die Einsicht inzwischen fehlt oder ob ihr der Punkt einfach egal ist. Mhm. Sie blüht im Krankenhaus regelmäßig auf und genießt es ungeheuer, dass Abwechslung reinkommt. Mhm. Und die Abstände werden immer kürzer, weil natürlich der Aufmerksamkeitseffekt im Krankenhaus sich nach ein, zwei Wochen dann alles in Alarmbereitschaft ist, auch relativ schnell abnutzt. Was, kann man das sagen? Oder ist es eine Mixtur von vielen Krankheiten? Was für eine Krankheit hat sie? Nee, das ist eine Mixtur von vielen. Mhm. Also das, was akut immer Schwierigkeiten macht, ist Herz natürlich. Mhm. Aber mit fast 80 ist das eigentlich auch kaum verwunderlich. Mhm. Na, und ansonsten sind halt viele Sachen da, Abteilung rheumatischer Formkeit, sie ist Schmerzpatientin, hat damit auch Zugang zu stärkeren Betäubungsmitteln als üblich. Also du würdest ihr quasi diese Option nehmen? Ja. Ich denke mal gerade laut. Du würdest ihr diese Option nehmen, letztendlich, weil sie dich damit so sehr quält und ich unter Druck setzt. Das passt nicht mehr aus. Mhm. Mhm. Das ist aber schwierig. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, weil es ist für einen Außenstehenden ungeheuer schwierig, da was zu sagen. Und ich erahne, in welchen Konflikten du dich gerade befindest. Du hast es ihr versprochen. Ich fühle mich auch an dieses Versprechen gebunden. Und du bist selbst, das höre ich jetzt auch von deiner intellektuellen Überzeugung her, der Auffassung, dass man auch das Recht hat, sich selbst dem Leben ein Ende zu setzen. Ja. Ja, der Auffassung bin ich auch. Der bin ich auch. Ich finde es zutiefst grausam, jemand diesen Notausgang wegzunehmen. Mhm. Ich habe meine Mutter oft angefleht, mir das zu ersparen, das immer wieder in Sprache zu bringen. Mhm. Und das ist immer schlimmer geworden in der letzten Zeit. Und sie geht darauf einfach nicht ein und die Abstände, wo es akut wird, werden immer kürzer. Mhm. Hast du einen Partner? Nicht mehr. Hast du Geschwister? Ich bin die einzige Familie. Du bist der Einzige. Mhm. Also umso größer ist die Verantwortung, ne? Und alles ruht auf dir. Es gibt definitiv niemanden, den ich mit reinziehen kann in das Boot. Und der Vater ist verstorben schon? Ja. Also die Familie besteht aus meiner Mutter, mir und meinem Kind. Könnte es denn sein, dass sich... Wo befindet deine Mutter sich überhaupt, wenn sie nach Hause kommt? Pflegst du sie auch? Nee, das kann ich nicht. Also die Situation zwischen uns ist relativ schwierig. schwieriger, seitdem, ja, wie soll ich das sagen, seitdem ich mir eingestehen muss, dass ich psychisch krank bin. Mhm. Meine Mutter will es nicht wahrhaben. Seitdem ich versuche, das aktiv zu bekämpfen, habe ich relativ wenig Kraft übrig, um das andere nebenher handhaben zu können. Also zwei Fragen habe ich jetzt. Ja. Wo? Das heißt, die Mutter hat noch eine eigene Wohnung. Sie hat noch eine eigene Wohnung. Und sie wird betreut? Sie wird zurzeit betreut. Ja. Einmal am Tag. Und du gehst aber sehr oft hin? Eher wenig zurzeit. Wie oft denn in der Woche? Wir wohnen in unterschiedlichen Städten. Ja. Das heißt? Damit ist nicht möglich, jede Woche zu fahren. Ich gebe auch zu, ich bin zurzeit eher froh darüber, dass das nicht möglich ist, weil ich meine Mutter kaum aushalte. Mhm. Aber ich fühle mich nach wie vor verantwortlich. Ja, ich hatte gerade am Anfang das ein bisschen missverstanden. Ich dachte, dass du jetzt jeden Tag quasi mit der Pflege beschäftigt bist und quasi auch der, ich meine das jetzt nicht despektierlich, ich sage, nee, dass so wie du es vielleicht empfinden wirst, der Tyrannei ausgesetzt bist. Aber so ist es ja nicht. Du bist ja sehr selten nur bei deiner Mutter. Sie versucht mich halt sehr viel stärker an sich ranzubinden. Mhm. Wie macht sie denn überhaupt Druck? Sagt sie, nun komm öfter zu mir her, sonst nehme ich die Pillen? Oder wie macht sie das? Na gut, wir telefonieren regelmäßig. Mhm. Ja, fordert sie, dass du mehr zu ihr kommst? Eher indirekt. Dann ist mir nicht ganz klar, Petra, wie sie den Druck macht. Was fordert sie denn? Explizit fordert sie relativ wenig. Also wenn ich mich um sie bemühe, Dann halt das Gespräch fast immer daran, dass sie nicht mehr mag. Ja. Macht sie dir denn Vorwürfe, dass du dich vielleicht zu wenig um sie kümmerst? Ja. Mhm. Wobei ein Großteil dieser Vorwürfe einfach indirekt laufen durch das, dass sie projiziert. Mhm. Also stärker erzählt von den Freundinnen, die von ihren Kindern auch verlassen wurden. Ich habe vorhin gesagt, zwei Fragen. Das war so ein Nebenfragegleis. Die zweite Frage war, du sagst, fühlst dich psychisch krank und versuchst auch aktiv was dagegen zu unternehmen. Mhm. Was machst du? Ich bin in der Therapie drin. Ja, besprichst du dieses Problem auch mit deinem Therapeuten? Ja, aber der fühlt sich damit letztendlich genauso unwohl wie ich oder du. Mhm. Was halt wirklich ziemlich tief reingeht. Ja. Was zwei relativ gleichrangige Interessen sind. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich damit, das Thema Selbstmord ist nicht neu in der Familie. Ich bin jetzt 46 und ich kenne das Thema bewusst seit, fast 35 Jahren. Ist das Ganze, letztendlich ist das Ganze, über was wir jetzt hier reden, eine Gewissensentscheidung deinerseits? Ja. Hm? Und du musst jetzt abwägen, ich fasse das nochmal so zusammen, du musst abwägen zwischen deiner Überzeugung, grundsätzlich, was die Selbsttötung anbelangt, abwägen zwischen deinem Versprechen, das du gegeben hast, und einmal diese Selbstschutzreaktion, dass deine Mutter dich fertig macht. Ne? Das sind die Hauptaspekte. Ja. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wo ich diese Selbstschutzoption in Gang setze, wird sie objektiv nie wieder die Möglichkeit haben, zu solchen Mitteln zu greifen und da jemals ranzukommen. Hast du das Ganze schon mal weitergesponnen? Nehmen wir mal an, du nimmst es ihr weg. Mhm. Und sie gerät wirklich in einen Gesundheitszustand, der dramatisch schlimm und sehr, sehr traurig wird für sie. Wie du dich dann fühlen würdest, was dann wäre? Davor graut mich. Ich habe im Prinzip die Generalprobe schon mal erlebt in der Phase, wo sie auch auf der Intensivstation im Krankenhaus war. Meine Mutter hat eine Patientenverfügung gemacht. Mhm. Und ich bin diejenige, die leider Gottes auch entscheiden muss, ob abgeschaltet wird oder nicht. Mhm. Und auch das ist abstrakt leicht als gute Idee zu begreifen. Wenn du in der Situation stehst, ist es ungeheuer schwierig. Mhm. Also es ist damals gut gegangen. Es ist nicht so weit zum Äußersten gekommen, dass diese Verfügung gebraucht wurde. Mhm. Aber ich hatte davor eine Heidenangst gehabt, weil in der Situation, wo es kurz davor war, war mir eigentlich jetzt die ungeheuerliche Tragweite klar. Ja. Und die Verantwortung, die du dann für einen Mensch übernimmst. Ja. Also meine Frage zielte auch eigentlich darauf hin, es könnte ja sein, dass du dir dann irre Vorwürfe machst, wenn du deine Mutter leiden siehst und leiden siehst und leiden siehst und du weißt, eigentlich würde sie vielleicht gerne jetzt diesen Schritt unternehmen, aber ich habe ihr das ja abgeschnitten, ich habe es ihr weggenommen. Davor fürchte ich mich, ja. Ja, das verstehe ich auch. Ne? Das spinnt man ja alles durch. Ja. Man denkt ja alle Varianten durch. Mir fällt nur nichts ein, wie ich das andere, was mich quält, im Moment gestoppt kriege. Mhm. Ich will dir diese Option wegnehmen. Was wäre wirklich das Gemeinste, was man einem Menschen antun kann? Es gibt einen Punkt, wir unterhalten uns ja schon eine ganze Weile. Es gibt einen Punkt, der mir immer noch nicht so richtig klar ist, Petra. Mhm. Nämlich, obwohl ihr euch so selten seht. Gut, ihr telefoniert jeden Tag miteinander. Aber ein Punkt, wie es der Mutter gelingt, dich immer mehr unter Druck zu setzen. Was das eigentlich ist. Das ist auch relativ schwer zu erklären. Das fällt mir auch selber schwer zu begreifen. Ich empfinde den Druck ungeheuer stark. Ist aber schwer, ihn dingfest zu machen. Oder... Ich sage jetzt mal eine ganz wilde Interpretation. Oder hast du einfach immer mehr Angst, dass du diesen Zeitpunkt näher kommen siehst, dass du irgendwo auch Verantwortung dafür trägst, dass sie sich das Leben nimmt? Das ist ein guter Punkt, den habe ich noch nicht gesehen. Das stimmt, ich bin jedes Mal am Zittern, wenn irgendwie wieder Notarzt angesagt ist. Oder Feuerwehr. Das ist jedes Mal das Gefühl, es ist die Generalprobe und jetzt wird es ernst. Mhm. Denn wenn du ihr die Stoffe weggenommen hättest, dann könntest du dich ja zurücklehnen und sagen, das ist jetzt ein natürlicher Prozess, so ist alles normal. Andererseits aber nicht. Auch nicht, weil in dem anderen Punkt bin ich in der Entscheidung auch drin. Ich trage in jedem Fall für die Art und Weise, ich weiß. Wie sie stirbt, die Verantwortung. Ein großes Dilemma. Ein großes Dilemma. Im Moment einfach mit dieser Verantwortung schlicht überfordert. Aber du hast es richtig erkannt. Was immer du tust, du kannst diese Verantwortung gar nicht delegieren. Sie ist da. In jeder Entscheidung, die du triffst. Ja. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, ich stecke so weit in der Situation drin, dass ich so blind bin, dass ich überhaupt keine Alternativen mehr sehe. Hast du Angst davor, dass deine Mutter sich vielleicht in den nächsten Wochen selbst tötet? Zurzeit überhaupt nicht. Im Krankenhaus habe ich sehr schnell die Rückmeldung bekommen, dass sie absolut verzweifelt um ihr Leben kämpfte, als das kritisch war in 2 Tagen. Und zurzeit ist sie stimmungsmäßig in einem Maße gut beieinander, dass es mich zurzeit überhaupt nicht sorgt. Mhm. Aber ich weiß, dass das vor einer Woche ganz anders aussah. Mhm. Dann frage ich es gerne. Im Krankenhaus letztendlich so albern es klingt, so wie sie in Intensivbehandlung ist, blüht sie auf. Mhm. Dann frage ich es genereller. Hast du Angst davor, dass deine Mutter dieses letzte Mittel irgendwann mal nimmt? Ja. Weil du selbst dadurch auch eine Verantwortung trägst? Ja, habe ich. Mhm. Verstehe. Also es wäre mir wirklich lieber, wenn sie diesen Ausweg nicht benutzen müssten. Ich sehe mich außerstande, das zu verurteilen. Du musst es akzeptieren in bestimmten Situationen. Aber ich finde es furchtbar. So, Petra, jetzt haben wir sehr lange im Verhältnis zu dieser Sendung sehr lange miteinander geredet. Ich fand das aber auch dem Thema angemessen. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich weiß das nicht. Das will ich hier ganz offen sagen. Das ist, wie ich es vorhin schon formuliert habe, eine so persönliche Gewissensentscheidung, dass ich mir nicht anmaße, nach einem 15-Minuten-Gespräch dir zu sagen, tu dieses oder tu jenes. Ich glaube aber, dass allein so ein Gespräch und so ein Reflektieren vielleicht schon bei dir irgendwas wieder ein bisschen in Gang gesetzt hat. Und ich hoffe darauf, dass dir das hilft, das zu entscheiden. Ich möchte dir aber auch anbieten, noch mit meinem Psychologen darüber zu reden. Gerne. Der das gar nicht in seiner Funktion als Psychologe vielleicht macht, sondern als sehr aufmerksamer, sensibler Zuhörer und Mitempfinder und Mitdenker. Sodass du vielleicht noch einen anderen Aspekt zu hören bekommst, außer den Sachen, die ich gesagt habe. Ja, zurzeit kann einfach jede Kleinigkeit, die ich nicht sehe, weil ich so zu sehr drinstecke, vielleicht genau. die entscheidende Hilfe bekommen. Genau. Manchmal ist es vielleicht ein kleiner Nebensatz, den der andere sagt, welches bei dir irgendetwas in Gang setzt. Ne? So kann es sein. Gerne, vielen Dank. Gut, liebe Petra. Dann, du legst bitte auf, der Peter ruft dich gleich an. Okay. Ich wünsche dir bei deiner Gewissensentscheidung wirklich alle Kraft dieser Welt, dass du das Richtige tust. Das vielen Dank. Für dich Richtige, für deine Mutter Richtige tust. Alles Gute. Okay, dir auch. Auf Wiederhören, vielen Peter. Dank. Tschüss. Tschüss. Mareike haben wir jetzt. 23 Jahre, guten Morgen. Morgen. Hallo Mareike. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Tja. Es ist was, sagen wir so, ganz Schlimmes passiert, was hätte vielleicht nie passieren dürfen, was meine Ehe unheimlich belastet, ganz ehrlich. Mhm. Und zwar bin ich jetzt ja seit fast einem halben Jahr verheiratet, ich bin seit einem halben Jahr verheiratet. Mhm. Und ja, mein Mann hat mir ja anderthalb, so ungefähr 6 Wochen nach der Eheschließung, hat er mir ein Messer an den Hals gehalten und mir gesagt, dass er mich umbringen will. Was hat er dir an den Hals gehalten? Ein Messer. Ein Messer? Ja. Kurz nach der Eheschließung? Ja, 6 Wochen danach. Warum wollte er dich umbringen? Warum? Wie in einer Kleinigkeit. Ich weiß nicht mehr warum. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Er weiß es bis zum heutigen Zeitpunkt auch nicht. Aber er hat damals ein sehr großes Problem mit dem Alkohol gehabt. Er war also betrunken, als er das gesagt hat? Ja, mhm. auch als er es gemacht hat. Ich bin zu dem damaligen Zeitpunkt im 7. Monat schwanger gewesen auch. Ja. Und es ist wie in einer Kleinigkeit passiert. Ich weiß nicht. Wirklich nicht mehr, warum es passiert ist. Er weiß es auch nicht. Ist das denn seitdem nochmal passiert? Nein. Ich bin damals auch weggegangen von ihm, weil ich nicht mehr konnte, ganz ehrlich nicht. Wie ist denn das Verhältnis heute zwischen euch? Eigentlich gut. Wenn das, weiß ich nicht. Ich habe heute mit ihm nochmal darüber geredet und er sagt zu mir, kannst du das nicht vergessen? Ich kann es nicht vergessen. Verzeihen, ja, ist auch schon schwer gewesen. Aber er hat bewiesen, dass es wirklich leid tut und allem. Ne? Aber vergessen ist unheimlich schwer, ganz ehrlich. Ich habe das manchmal, es ist in der Küche passiert. Ne? Und links, ich habe manchmal, es ist mir zum Beispiel letztens passiert, da bin ich in der Küche gewesen, habe meine Küche geputzt und links, ich habe einfach mitten in dieser Küche gestanden und habe geweint. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich auf einmal daran denken musste. Und die Bilder sind wieder hochgekommen. Ja. Dieses, was da vorgefallen ist, vor Jahren, das ist jetzt auch der Grund deines Anrufes bei mir. Nicht vor Jahren, das ist dieses Jahr passiert. Ach, dieses Jahr ist das passiert? Ja. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Doch, doch, das ist dieses Jahr passiert. Mhm. Ich kann das gut verstehen, weil man dadurch erscheint ja der Partner einem auch irgendwie so geheimnisvoll. Ne? Man weiß ja nicht, was ist in dem davor gegangen damals. Und wenn es einmal in dem vorgeht, vielleicht kann es nochmal vorgehen. Oder es muss doch irgendwelche Gründe gehabt haben. Was waren die? Ja, dieser Alkohol. Ja gut, aber der Alkohol... Es war zu viel, ganz ehrlich. Er hat damals wirklich ein sehr großes Problem damit gut, gehabt. Aber... Und wenn er zu viel trinkt, dann wird er aggressiv. Ja, aber dennoch muss sich da ja irgendwas was in ihm zusammengebraut haben. Viele Leute, die stockbesoffen sind, würden nie im Leben sowas tun. Ich weiß es nicht, was es war. Er kann es mir auch nicht erklären. Er redet auch sehr ungern darüber, weil es tut ihm unheimlich leid, wirklich. Also, aber er redet nicht mit mir darüber. Das ist auch was für mich, dass mich das nicht irgendwo verarbeiten lässt, weil ich irgendwo alleine damit bin, verstehst du? Er ist aber, er sagt, dass es ihm leid tut. Ja. Ja. Und er ist auch willens, und das glaubst du ihm auch, dass er es eigentlich wieder wirklich richten möchte, hinbiegen möchte. Und er möchte dir auch helfen. Er möchte es hinbiegen, klar, er versucht sein Bestes, ganz ehrlich, er versucht es wirklich. Wir haben inzwischen unser Baby auch und allem, ne? Aber, weiß ich nicht, aber es hilft mir nicht, weil er nicht mit mir darüber redet, verstehst du? So. Weißt du, was ich glaube, was für euch das Allerbeste wäre, nach so einem doch dramatischen Vorfall und der Beklommenheit, die da in eurer Beziehung herrschte seitdem, ihr müsst für einige Male zu einer Eheberatung gehen. Das habe ich dem damals vorgeschlagen, als ich weggegangen bin für den Monat. Das möchte er nicht, weil ich habe auch schon überlegt, damit ich das irgendwo auch verarbeiten kann, was passiert ist. Ne? Vielleicht wirklich zu einem Psychologen hinzugehen, der mir dann, oder Therapeuten, der mir dann dabei helfen kann. Oder Mareike, du kannst ja auch erstmal alleine zu einer Eheberatung gehen. Das kann man ja auch, man muss nicht immer als Ehepaar dahin gehen. Und dann erzählst du ihm vielleicht davon und machst ihm auch klar, wie wichtig das für dich wäre, wenn er doch mal mitkäme. Und dann kennst du vielleicht diesen Mann oder die Frau und so weiter und könntest ihm da die Angst ja auch nehmen. Ja, ja. Nur irgend sowas muss passieren. Und wenn er es nicht mitmacht, dann hast du wirklich völlig recht, dann mach du es alleine. Entweder in einer Beratung oder direkt in deinem Therapeuten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Musste man, ja. Weil du musst überlegen, ja. Weiß ich nicht, du machst was ganz eigentlich Nebensächliches. Ja. Und du stehst auf einmal in dieser Küche und es laufen dir die Tränen wirklich runter. Mareike, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Okay. Wir rufen dich gleich nochmal kurz an. Okay? Tschüss. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei meinem Team. Jetzt habe ich keine Zeit, mir die Namen zu sagen, sage ich am Montag. Wir sind Montag wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schönes Wochenende bis dahin. Ciao.